So vergingen 3 Tage. Ich hatte mehr Sorge um den verwundeten Halef als um mich selbst. Aber alle meine Bemühungen, zu ihm zu kommen, waren vergeblich. Wieder brach eine Nacht an und ich musste unter Deck. Da hörte ich von Ferne ein dumpfes Brausen, Donnern und Rollen, das mit Sturmeseile näher kam und unser Schiff erfasste. Ich fühlte, dass es mit dem Bug tief in die Fluten tauchte, sich wieder erhob und dann mit doppelter Geschwindigkeit dahinschoss. Es ächzte und stöhnte in allen Fugen. Auf dem Deck rannte die Bemannung unter ängstlichem Rufen, Jammern und Beten hin und her. Da war mir, als hörte ich mitten im Brausen der Naturkräfte ein Geräusch vor meiner Tür. Ich hatte mich nicht getäuscht. Man schob den Riegel zurück und die Tür wurde geöffnet. Sidi. Halef. Ich denke, du bist verwundet und hast ein Bein gebrochen. Verwundet bin ich, Sidi. Von einer Kugel am Arm. Aber nur leicht. Das Bein habe ich nicht gebrochen. Dann hat Abu Saif mich belogen. Nein, ich habe ihn getäuscht. Um einem guten Sidi helfen zu können, musste ich mich verstellen. Tagsüber lag ich mit den Schienen am Bein unten im Raum. Nachts habe ich sie entfernt und bin auf Kundschaft ausgekrochen. Was hast du erfahren? Abu Saif wird kurz vor Dschidda anlegen, um nach Mekka zu pilgern. Er will dort beten, dass sein Bruder frei wird. Mehrere seiner Leute gehen mit. Vielleicht wird es uns dann möglich zu entkommen. Ich werde sehen. Deine Waffen sind in der Kajüte von Abu Saif. Kommst du morgen Abend wieder, wenn wir in dieser Nacht nicht untergehen? Ich komme wieder. Halef. Heute ist es so finster, dass mich niemand beobachten konnte. Morgen aber wird Allah helfen. Was ist mit der Barke des Oberzolleinnehmers geschehen? Ich lag in Ohnmacht und weiß nichts. Sie haben das ganze Geld geraubt und die Besatzung gefesselt. Nur uns zwei hat man mitgenommen, weil du den Bruder von Abu Saif befreien sollst. Das weißt du? Ich habe Gespräche belauscht. Oh, ich glaube, es kommt jemand. Gute Nacht, Sidi. Ja, bis morgen, Halef. Schieb den Riegel wieder vor. Ja. Am nächsten Morgen ließ mich Abu Saif zu sich kommen. Er befand sich in seiner Kajüte. Meine Waffen hingen an der Wand. Nehmen Sie, ich habe mit dir zu reden. Sprich. Verweigerst du mir noch immer das Versprechen, keinen Fluchtversuch zu unternehmen? Ich sage dir, dass ich fliehen werde, sobald sich mir eine Gelegenheit bietet. Du wirst keine Gelegenheit dazu haben. Aber du zwingst mich, durch deine Worte strenger mit dir zu verfahren, als ich möchte. Ich werde 2 Tage lang nicht an Bord sein. Du darfst während dieser Zeit deine Kajüte nicht verlassen und wirst gebunden an Händen und Füßen. Das ist Barbarei. Du trägst selbst die Schuld daran. Merke dir, ich habe Befehl gegeben, dich sofort zu töten, wenn du den Versuch machst, dich zu befreien. Wärst du ein Rechtgläubiger, so würde ich dich bitten, mein Freund zu sein. Aber du bist ein Giau. Trotzdem hasse und verachte ich dich nicht. Ich hätte deinem Versprechen Glauben geschenkt. Du willst es aber nicht geben, und so musst du nun die Folgen tragen. Geh jetzt hinunter. Man führte mich unter Deck und schloss mich ein. Es war eine Qual, bei der Hitze da unten gefesselt liegen zu müssen. Ich hoffte auf Halef mit großer Ungeduld. Es musste weit über Mitternacht sein, als ich endlich draußen vor meiner Tür ein leises Geräusch vernahm. Sidi. Ich bin gefesselt. Ich helfe dir. Was ist mit den Wächtern? Sie hatten sich einen Haschisch angebrannt und schlafen nun ihren Rausch aus. Abu Saif ist an Land und da wagen sie es. Mit 12 Männern ist er nach Dschidda. Er hat viel Geld mitgenommen, um es dem Großscherif in Mekka zu bringen. Abu Saif bringt ihm als Geschenk einen Bruchteil von dem, was er ihm vorher geraubt hat. Nimm die Waffen des Wächters. Sie sind besser als deine. Und was nun? In Abu Saifs Kajüte meine Waffen holen. Überall dieser Duft des Haschichrauchs. Ein betäubendes Gift. Hier ist die Kajüte. Meine Waffen. Vollzählig. Sogar noch geladen. Was soll ich mitnehmen? Eine von den Decken, die da in der Ecke liegen. Weiter nichts? Nein. Komm jetzt an Deck. Wir müssen sehen, an Land zu kommen. Es ist gut, dass Sie mein Geld nicht gefunden haben. Es war eingenäht. Mit einem Sprung hinüber an Land? Sicher. Los, springen wir! Alhamdulillah. Oh. Gott sei Dank. Jetzt sind wir frei. Und wohin nun? Wir gehen nach Jeddah. Weißt du den Weg? Nein. Oder hast du eine Karte, die dir den Weg weist? Auch nicht. Wir brauchen uns nur nach Süden zu halten. Abu Seif wollte zu Fuß hinwandern. Ein sicheres Zeichen dafür, dass die Stadt nicht sehr weit sein kann. Und wenn wir Abu Seif begegnen? Bedenke, sie sind 13 und wir sind 2. Aleph, wir haben doch Augen im Kopf.